Ich bin eigentlich auch froh, dass ich über die Situation der Frauen in dem Iran rede, aber ich wünsche mir, dass ich irgendwann was Schöneres über diese Situation reden kann. Es sind so traurige Sachen manchmal, aber mit sehr viel Hoffnung. Und wir haben diese Hoffnung, dass die Situation sich bessert und es wird bestimmt gut werden. Ich habe mit diesem Bild angefangen. Das Bild ist zwar, wie Sie sagen, stammt aus einem Comic, aber erzählt eine wahre Geschehen in Iran. Sie wissen, vor 32 Jahren kam eine neue Regierung in Iran, eine islamische Regierung. Und Khomeini, der Führer, hat als allererste gesagt, obwohl Revolution für Abschaffung eines diktatorischen Systems war, aber wir brauchen keine Demokratie, wir brauchen kein Menschenrecht. Der Iran ist ein islamisches Land und alle unsere Bemühungen waren für eine islamische Regierung. Und ab jetzt ist Iran ist ein islamisches Land. Und was bedeutete das? Das bedeutet, in einem islamischen Land, in einer islamischen Regierung herrschen islamische Gesetze. Und der Islam hat ein Rechtssystem, Scharia. Und das alles war eigentlich für die Bevölkerung, die 2 Jahre lang gegen eine diktatorische Regierung im Iran, Schahs-Regime, gekämpft hatte. Am Anfang eigentlich nicht ganz deutlich, was heißt eine islamische Regierung, was heißt Scharia. Das Land war Muslim seit 1000 Jahren. Und die Menschen haben immer als Muslime gelebt. Und Religion war ein Teil von iranischer Tradition, iranischer Kultur, aber nicht Rechtssystem. Und was passierte danach? Natürlich viele Frauen, die schon vorher ausgebildet waren, berufstätig waren in großen Städten, haben protestiert. Erster Befehl war Schleier. Und Khomeini hat befohlen, dass die Frauen alle verschleiert sein sollen. Viele haben es nicht geglaubt, dass es möglich ist, in kurzer Zeit Millionen von Frauen dazu zu bringen, dass sie Schleier tragen. Und am nächsten Tag gab es eine Demonstration in Teheran. Die Frauen, auch die Männer, haben dagegen protestiert. Aber die Schlägergruppe, die überall Präsenz waren, haben diese Gruppe geschlagen. Und sogar die politische Opposition hat nichts dazu gesagt. Sie haben gesagt, ach, ein Kopftuch zu tragen für die Frauen ist nicht tragisch. Wir haben wichtige Sachen, wir kämpfen gegen Imperialismus, Armut und so weiter. Und Kopftuch kann nicht so schlimm sein. Und deswegen in sehr kurzer Zeit. Alle Frauen mussten Schleier tragen, weil es war nicht einfach eine friedliche Rede, sondern mit so etwas hat es angefangen. Und das Leben unter Schleier ging weiter. Das war eigentlich offizielle Kleidung für die Frauen, die Regierung verlangt hatte. Leider habe ich heute meine üblichen Schleier nicht dabei, zu zeigen, ob es wirklich praktisch ist, mit so etwas rumzugehen und arbeiten. Lange Hose, lange Mantel, ein Kopftuch und dann drüben eine lange Oberwurf, ein Chador. Und diese Chador braucht 5, 6 Meter Stoff. Und das müssen die Frauen mit einem Hand unter dem Kinn festhalten. Und das heißt, die Frauen haben nur eine Hand frei. Und damit mussten dann iranische Frauen weiterarbeiten und leben. Nach diesem Befehl kamen weitere Befehle. Also islamische Rechtssystem. Zweiter Befehl war Trennung von Mann und Frau in Gesellschaft. Erst klingt exotisch, oh, wie schön, Frauen in einem Raum, Männer in einem anderen Raum, aber wenn es weitergeht, das macht das Leben kompliziert. Als allererste alle Schulen waren getrennt und dann man hat gesagt, also Universität müssen die Frauen und Männer getrennt sein. Vorne saßen Männer hinter Frauen oder man hat einen Vorhang gespannt, im Hörsaal gespannt, dass eine Seite Männer, andere Seite Frauen. Und dann kamen die Busse, dann hat man von Deutschland diese Schlauchbusse importiert, dann konnten Männer vorne sitzen und Frauen hinter sitzen. Und dann es ging so weiter, dass jetzt die Regierung sagt, wir brauchen getrennte Schulbücher. Extra Schulbücher für Mädchen und andere für Jungs. Sie sollen sich vorstellen, wie das Leben läuft, wenn man alles in Gesellschaft trennen muss. Alle Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern sollten getrennt sein. Es ist vielleicht nicht ganz das traurig, aber beim Arbeitsplatz, in einer Fabrik, in viele Orte, wo Männer und Frauen müssen zusammenarbeiten, in einem Krankenhaus. Das war ständig ein Problem und das war ständig ein Problem für die Regierung, das zu lösen und für die Menschen damit zurechtzukommen. Und diese Geschichte geht immer noch weiter. Dann kamen weitere Gesetze. In kurzer Zeit, die Regierung war in der Lage, alle Oppositionsgruppen zu zerschlagen. Nach 2 Jahren gab es praktisch keine Oppositionorganisationen. Sie waren entweder verhaftet, im Gefängnis, umgebracht oder ins Exil gejagt. Die Bevölkerung blieb ohne politische Unterstützung. Aber allmählich hat die Bevölkerung, die am Anfang 100% diese neue, also 100% ist es vielleicht zu viel, die Statistik sagt, 98% der Bevölkerung glaubt an Regierung und glaubt an, was Khomeini gesagt hatte. Aber allmählich hat es gezeigt, wie schwierig das Leben ist, nicht weil Mullahs oben waren, weil diese Gesetze, täglich musste man diese Gesetze im Leben aufpassen. Vielleicht diese Gesetze, diese religiösen Gesetze vor 1000 Jahren oder sagen wir vor 1400 Jahren könnten die Menschen damit leben, aber nicht jetzt. Und vor allem Iran wurde allmählich die Bevölkerung kam in große Städte. Jetzt leben 70% der Bevölkerung in große Städte. Und man muss in Stadt leben und ob es geht, heutzutage in einer großen Stadt leben und mit Gesetzen leben, die vor 1400 Jahren gemacht worden ist. Iranische Erfahrung, ich rede hier nicht über die Religion, ich rede nur über die Erfahrung, und zwar Erfahrung der Frauen im Iran. Und alles, was ich sage, ist nicht meine Meinung, sondern es ist nur Erfahrungen, die Frauen, die im Iran gemacht haben. Und das sind das ist ein Beispiel, nur ein Beispiel in jetzigen Gesellschaften, aber ein sehr wichtiges Beispiel, ob man mit Scharia, mit islamischen Gesetzen heutzutage leben kann. Und überhaupt eine allgemeine Frage, ob man mit religiösen Gesetzen heutzutage in Gesellschaften leben kann. Heute Abend werden wir durch diese alle Beispiele eine Antwort dazu finden. Allgemein wegen die Probleme, die Regierung hatte mit einer modernen Gesellschaft. Das Leben war schwierig. Auf einmal wurde Musik verboten, Kunst war verboten, Tanzen war verboten, ganze Fernsehen musste einfach ein Predigtprogramm sein und alles, was das Leben fröhlich und schön macht, war auf einmal verboten. Das war natürlich, das ist schon bekannt, ja, Alkohol war verboten, viele Spiele waren nicht erlaubt, aber die Menschen tun es. Wo versteckt? Es ist eine bekannte Redewendung, vor der Revolution hat man zu Hause gebetet und draußen Alkohol getrunken, und nach der Revolution im Iran betet man draußen auf der Straße, um sich zu zeigen, wie man fromm ist, und Alkohol trinkt man versteckt zu Hause. Und die iranische Gesellschaft hat reich gelernt, einfach zwei Gesichter zu haben. Von Anfang an, die Kinder haben gelernt, nicht in der Schule weiter erzählen, was zu Hause läuft. Wenn ein Party, gemischte Party war nicht erlaubt, und Polizei suchte, ob die Leute irgendwo ein Fest gefeiert haben, wo Männer und Frauen zusammen sind, die Leute haben es versteckt gemacht, und hat man eine Gruppe von Polizei Geld bezahlt, dass diese Gruppe aufpasst, dass die andere Gruppe nicht diese Party entdeckt. Also das ist, von Moral dann bleibt nichts mehr, weil das passt zu normales Lebensstandard nicht. Und obwohl die ganze Gesellschaft solche Probleme hatte, aber die Situation bei Frauen war noch schwieriger. Schwierig, weil bei solche Gesetze, also zum Beispiel nehmen wir einfach diese Schleier. Es war nicht so, dass die Regierung sagte, es ist besser, dass die Frauen Schleier tragen. Die Frauen mussten Schleier tragen. Und wenn nicht, auf die Straße waren nicht sicher für sie. Die Polizei hat die Frauen festgenommen, die Frauen wurden auf die Straße geschlagen, sie kamen im Gefängnis und sie mussten bestraft werden. Und immer noch. Und diese, die Polizei und diese Sittenpolizei, was jetzt im Iran haben, kontrollieren Straßen, Universitäten, alle öffentliche Behörden, aber bei jeder Behörde bekommen die Frauen ein nassen Tuch, erstmal ihre Make-up abwischen, und dann dürfen sie reingehen. Aber man kann nicht Millionen von Frauen täglich kontrollieren, und das wissen die Frauen. Also dann die Frauen haben von Anfang an angefangen mit all möglichen Tricks, diese Gesetze aufpassen, dann kam ständig, dass die so eine modische Hose getragen haben, eine schöne Mantel getragen haben, bunte Kopftücher getragen haben, und das war eine Beschäftigung für die Polizei, ständig auf die Straße nach Frauen suchen und sie kontrollieren. Wenn Sie, also seit 32 Jahren gibt es so eine Maus- und Katze-Spiel zwischen Frauen und Polizei und Sittenpolizei. Und Ergebnis ist, dass Sie schauen in viele Fotos iranische Frauen in Iran. Sie sind nicht so verschleiert wie andere muslimische Frauen von anderen Ländern. Man sieht es ganz, sie sind erstmal ganz toll geschminkt. Obwohl Make-up war nicht erlaubt, also die Frauen sind kreativ, sie haben ihre Make-up dann tätowieren lassen. Und das geht nicht weg. Und sie haben ständig versucht, erstmal, am Anfang war nur Befehl, nur dunkle Farbe. Kleidung muss ganz dunkel und ganz einfach sein. Und heutzutage, vor allem die junge Generation, tragen modische Hose, modische Mantel, Kopftücher. Und sie wissen, wenn sie auf die Straße gehen, sie sind in Kampf mit der Sittenpolizei. Aber es geht weiter. Deswegen, die tragen eigentlich nicht richtig Kopftuch. Das ist keine islamische Verschleierung, was die Iranerinnen im Iran tragen. Und wenn sie im Ausland sind, sowieso gar nicht. Sie würden, glaube ich, nie eine Iranerin im Ausland finden, die ein Kopftuch trägt. Und wenn sie trägt, dann vielleicht besondere Gründe hat. Und es ist schon eine bekannte Sache, wenn ein Flugzeug von Teheraner Flughafen hochgeht, die Frauen lassen ihre Kopftücher alle weg. Und wenn umgekehrt, wenn sie nach Teheran fliegen oder im Iran trägen schon, wenn sie hören, ja, wir sind jetzt bald in Teheran, dann nehmen sie ein Kopftuch. Ich glaube nicht, dass es im Sinne von Glauben und Religion ist, was jetzt bei den Frauen in Iran los ist. Aber wie gesagt, es ging nicht um Schleier, und es ging sogar nicht um Trennung von Mann und Frau im öffentlichen Leben. Es ging um weitere Gesetze. Und was was für ein Gesetze. Ich kann nur hier eine Liste von diesen Gesetzen sagen, die in Iran verabschiedet worden sind und seit 32 Jahren die Regierung versucht, mit diesen Gesetzen das Gesellschaft zu kontrollieren, beherrschen. Ein Mädchen mit 9 Jahre alt ist volljährig. Das heißt, man kann das Mädchen heiraten geben, wenn sie etwas macht. Das ist dann, man bestraft sie als eine Volljährige. Und das ist eine Sache, wo jetzt für Justiz viele Probleme bringt. Weil es gibt dann parallel dazu Gruppierungen, die kommen und als Kinderschutzgruppe versuchen, diese Mädchen in Schutz zu nehmen. Es ist auch eine bekannte Sache, dass beim Erberecht, die Frauen haben das Hälfte, bekommen das Hälfte, was ihre Brüder bekommen. Und wenn ein Mann, ein Ehemann stirbt, die Ehefrau kriegt ein Achtel von Vermögen des Mannes. Bei der Staatsangehörigkeit, die Mutter hat kein Recht. Das Kind ist automatisch bekommt Staatsangehörigkeit des Vaters. Und das bringt ein großes Problem, gerade jetzt im Iran, wo sehr viele Afghaner in Iran leben und gelebt hatten. Sie haben iranische Frauen und die haben Kinder und jetzt, die sollen abgeschoben werden. Und sie kommen in Afghanistan und sie müssen ihre Kinder mitnehmen, obwohl die Mutter Iranerinnen sind. Und inzwischen, wir lesen die Berichte von Grenze zwischen dem Iran und Afghanistan, was für eine Tragödie dort läuft. Der Vater hat Macht an seine Töchter. Er kann die Tochter heiraten geben und für heiraten auf alle Fälle das Mädchen braucht Zustimmung des Vaters. Ohne seine Zustimmung kann sie nicht heiraten. Und natürlich dann, passiert öfter, vor allem im Dorf und auf dem Land, dass die Menschen ohne ihre Zustimmung heiraten. Wo eine Frau wohnt, ob sie arbeitet, ob sie Reisen machen kann, ein Passwort bekommen kann. Alles muss mit einer Zustimmung des Ehemanns oder Vater oder irgendein männlicher Verwandter sein. Ohne Erlaubnis eines Mannes kann die Frau nichts machen. Die Frauen und Männer, wenn sie nicht verheiratet sind, dürfen nicht in Öffentlichkeit zusammen sein. Das ist auch eine Aufgabe von Sittenpolizei, wenn ein Paar auf die Straße läuft, die Sittenpolizei darf und tut, geht hin und fragt, ob ihr Ehepaar seid. Und wenn nicht, dann ist das strafbar. Also außereheliche Beziehungen sind strafbar und das geht so weit, dass die in Gefängnis kommen, ausgepeitscht werden und sie wissen diese Geschichte von Steinigung der Frauen wegen außerehelicher Beziehungen mit einem Mann. Beim Gericht als Zeuge, die Frau ist halbe Recht wie ein Mann. In vielen Fällen beim Gericht, also zwei Frauen als Zeugen sind gleich wie ein Mann. Und Aussage, eine Frau ist nicht gültig. Und das macht für Justiz sehr viel Schwierigkeiten. Wie kann man in jeder Situation zwei Frauen finden, die das gleiche Aussage haben? Und außerdem beim Straftaten ist, die Frauen sind benachteiligt. Ich bringe nur ein Beispiel, wo ich immer sage, wenn eine Frau einen Mann umbringt, sie hat einen Mensch umgebracht und man kann sie voll bestrafen. Aber wenn ein Mann eine Frau umbringt, er hat einen halben Mensch umgebracht. Und man darf ihn nicht voll bestrafen. Und wenn man ihn voll bestrafen möchte, muss die Familie der Frau Preis ein halber Mensch der Familie des Mannes bezahlen und dann ist der Gericht in der Lage, den Mann voll bestrafen. Es ist schon kompliziert, aber iranische Justiz arbeitet nach diesen Gesetzen und ist schwierig. Noch komplizierter ist das Problem von Heiraten und Scheidung. Nach Scharia, ein muslimischer Mann darf 4 Frauen haben. Und sie tun das. Dass sie zu allen Frauen gerecht sein sollen, es ist einfach eine Rede. Wer kann es passen? Was heißt Gerechtigkeit? Wichtig ist, dass im Text steht, der Mann darf 4 Frauen haben. Viele von diesen Gesetzen waren vor der Revolution in Iran reformiert. Aber nach der Revolution hat Parlament angefangen, allmählich diese Gesetze wieder in Kraft zu geben. Und eine schwierige Sache war diese Heiraten. Und sie haben gesagt, also für eine weitere Heirat, der Mann braucht Zustimmung der Ehefrau. Aber jetzt gerade letztes Jahr hat das Parlament wieder verabschiedet, nein, es ist nicht islamisch, ein Mann darf 4 Frauen haben und Zustimmung der Ehefrauen zählt gar nicht. Und weil Iraner Schiiten sind, die Sache geht noch weiter, weil dann die Männer dürfen unzählige Nebenfrauen haben. Nebenfrauen sind die Frauen, die man als Ehe auf Zeit haben kann. Das heißt, von 1 Stunde, 2 Tage, 10 Jahre bis 99 Jahre darf ein Mann eine Frau als Nebenfrau haben. Und schwierig ist bei der Scheidung, weil diese Frauen haben nach der Scheidung kein Recht und wenn sie Kinder haben, die Situation, die Kinder, ist so kompliziert, dass immer noch niemand eine Antwort findet, was sollen dann mit den Kindern machen. Und vor allem diese Regierung mit so viel Moral, die der Gesellschaft versprochen hatte, sie haben gesagt, ja, wir werden eine reine, gesunde Gesellschaft haben. Und das heißt dann, Prostitution wird nicht bei uns vorkommen. Aber was ist dann diese Ehe auf Zeit, wenn es nicht Prostitution ist? Nur das, mindestens in Ländern, wo man offiziell sagt, wir haben Prostituierte. Denn es gibt so Institutionen, sie zu unterstützen. Aber weil diese in Iran sagen dann, nein, wir haben keine Prostitution. Die sind nur Frauen, die heiraten. Also nein, es gibt keine Institution, diese Frauen unterstützen. Weder hygienisch, sonst rechtlich nichts. Und mit der Zeit, weil das Land eine sehr schwierige Krise hat. Sowieso die jungen Menschen können nicht heiraten. Das Heiraten ist schwierig geworden. Also das heißt, die Beziehung zwischen Frauen und Männern, so geht es weiter. Dann haben wir eine große Menge, ein großer Teil von der Gesellschaft wird so leben. Und was passiert danach? Keiner kann eine Antwort geben. Und genauso ist bei Scheidung. Der Mann hat Scheidungsrecht. Kann einfach sagen, also tschüss. Und obwohl auch dieses Gesetz schon vorher reformiert wurde. Aber das iranische Parlament hat gesagt, nein, es ist nicht islamisch und wir geben unseren Männern dieses Recht und das funktioniert. Und eigentlich, wenn wir das schauen, wir interpretieren die Sache ganz anders. Wir sagen nicht, das hat mit Religion bestimmt nichts zu tun. Gerade so eine Regierung braucht Männer und dann gibt es so Bonus zu Männern. Also ihr habt diese Rechte bei uns, dann es ist okay, dass wir noch zusammenarbeiten. Für Männer so eine Regierung, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn Männer so viele Rechte haben. Aber es ist keine, auch die Männer in so einer Regierung sind nicht glücklich. Die Situation ist so miserabel in Iran. Wir haben Beispiele von sehr vielen Frauen, die im Gefängnis sitzen, und sie sind verschuldet, aber die tragen Schuld ihrer Männer. Dass ihre Männer nicht in Gefängnis kommen, die Frauen haben diese Verschuldung übernommen. Sie kommen in Gefängnis und nach 6 Monaten der Mann geht und nimmt auch eine andere Frau. und die Frauen bleiben lange im Gefängnis. Und sehr viele Juristinnen arbeiten gerade mit solchen Fällen. Was kann man mit diesen Männern, Frauen machen? Das hat damit zu tun, weil sehr viele Frauen auch über ihre Rechte nichts wissen. Sie denken, also es ist einfach so. Und so eine Regierung nutzt die Ahnungslosigkeit der Menschen für ihre Interesse. Was jetzt Ergebnis von diesen Gesetzen in Iran, in iranischer Gesellschaft ist, das hat mit politischen Ereignissen gar nichts zu tun. Es ist direkt Einfluss von diesen Gesetzen, dass die Familien kein stabile Basis mehr haben. Keine Frau weiß, was passiert, wenn sie heiratet. Und als Gegenaktion, es ist für die Frauen erlaubt, beim Heiraten eine Menge Geld verlangen. Und beim Heiraten, der Ehemann unterschreibt, dass er so viel Geld der Frau schuldet ist. Und jederzeit kann die Frau dieses Geld verlangen. Und diese Unsicherheit beim Heiraten bringt jetzt dazu, dass die Frauen beim Heiraten eine sehr große Menge Geld verlangen. Und die jungen Menschen heiraten und okay, die Frau bekommt so ein Recht. Aber danach, der Mann muss das Geld bezahlen. Und wenn er das nicht hat, dann sitzt im Gefängnis. Also es ist jetzt wirklich zwischen den Männern und Frauen, schon junge Männer und junge Frauen, die einfach heiraten wollen. Ein Krieg von einer Seite, der Mann hat solche Rechte, kann wieder heiraten, hat Scheidungsrecht und noch, ich habe es vergessen, nach Scheidung die Kinder bekommt automatisch der Vater und nicht die Mutter. Und von anderer Seite, wenn die Frauen in eine Unsicherheit sind, verlangen mehr Geld. Und das ist einfach ein Krieg zwischen Männern und Frauen. Und das macht einfach die Basis von Familien kaputt. Wir haben eine sehr hohe Rate von Selbstmord der Frauen. Vor allem in armen Gebieten, vor allem in West-Iran. Und es ist unglaublich, dass so viele junge Frauen sich töten. Vor allem es gibt sehr viele Selbstverbrennung. Und das ist eine Sache, die sehr viele Gruppierungen von Ärzten bis zu Soziologen daran denken, warum in Iran ist es dieser Rat so hoch. Ich habe neulich auch in einem Bericht, das Bericht gelesen, das war auch ja, erstaunlich für mich. Das war ein Bericht, also eine Sitzung von der Frauen, von Soziologen von der Teheraner Universität. Und in einem Bericht stand, dass in den letzten 2 Jahren fast 50 von Sportlerinnen haben eine Operation gemacht, um ihr Geschlecht zu ändern. Und das ist eine erstaunliche Zahl. Es ist normal, dass manchmal, also diese Geschlechtsänderung ist nicht, es ist normal, aber in so einer Höhe, 50 Frauen innerhalb von 2-3 Jahren, also Sportlerinnen, das zeigt, wenn sie leidenschaftlich Sport treiben möchten und in Sport weiterkommen möchten, als Frau haben sie keine Chance, dann sollen sie sich ändern und ein Mann werden. Und das ist eine Sache, was eigentlich in iranischer Gesellschaft ziemlich bekannt ist. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Film Offside gesehen haben. Das ist eine bekannte Sache, dass die Frauen dürfen nicht als Zuschauer im Fußballstadion gehen, aber die jungen Frauen möchten es sehr gerne. Und was sie machen, sie tragen junge Kleidung und dann gehen als Jungs ins Stadion. Und jedes Mal, wenn ein großes Fußballspiel ist, die Teheraner Polizei weiß das, dass es kommen Mädchen in Kleidung von Jungs und dann Polizei sucht sie. Und das ist einfach eine neue Tätigkeit für die Polizei. Und außerdem gibt es auch die Frauen, es ist schon bekannt, dass sie als Mann sich umkleiden, dass sie einige Arbeiten übernehmen. Beim Arbeiten ist manche Berufe sind für Frauen nicht erlaubt. Sowieso als also Sängerin oder Tänzerin ist sowieso nicht erlaubt. Aber auch höhere Positionen in Regierung dürfen die Frauen nicht haben. Aber die Regierung hat ein Paradox. Von einer Seite wollte sie die Frauen nach Hause schicken. Aber von anderer Seite, das Gesellschaft ist ein, Iran ist eine, sagen wir so, ein fortgeschritten. Also das, die Bevölkerung lebt in große Städte. Und Leben in große Städte verlangt bestimmte Situationen. Die Frauen müssen arbeiten. Und dann Leben für Mann und Frau ist eigentlich gleich. Deswegen die Frauen lassen sich ausbilden. Und zwar in sehr hoher Rat. Es ist auch noch bekannt, dass in einigen von Universitäten mehr als 70% der Frauen, Studierende sind Frauen. Sie arbeiten in alle möglichen Bereiche und sie verdienen und, Geld und sie ernähren ihre Familie. Aber also das heißt, sie sind gleich wie ein Mann. Sie arbeiten gleich wie ein Mann. Aber diese Gesetze sagen, nein, du bist nicht gleich wie ein Mann. Wegen dieser Paradox, sowieso die Frauen, wenn sie auch nicht politisch sind, sind nicht zufrieden, sie protestieren. Und dieser Protest der Frauen hat schon von Anfang dieser Regierung angefangen, erst mit Protest gegen Verschleierung und dann ging es weiter. In den ersten Jahren haben die Frauen gedacht, okay, wir verlangen, dass die Behörde und dass die Gesetzgebung mit der Frau ein bisschen freundlicher geht. Zum Beispiel, dass die Männer nach Scheidung mehr Geld der Frauen geben oder zum Beispiel, dass man Frauenhäuser gründet, was in Iran nicht üblich war. Bisschen die Frauen Schutz geben. Aber diese Phase ist vorbei. Man kann nicht einfach so mit den Frauen herzlich sein und ein bisschen sie helfen. Das bringt es nicht. Und allmählich kam diese Idee, unsere Problem liegt nicht daran, dass die Leute brutal mit den Frauen umgehen. Nein, die Gesetzgebung ist nicht in Ordnung. Erstmal dann haben die Juristinnen, Journalistinnen angefangen zu recherchieren, in Medien zu schreiben, ob man einige von diesen Gesetzen ändern kann. Oder man kann irgendwie ein bisschen dazu geben, dass die Gesetze ein bisschen moderner werden. Aber dann Antwort von der Regierung war, nein, die sind keine Gesetze, die von Menschen gemacht worden sind, sondern die sind die Gesetze von Himmel. Die kann man nicht ändern. Und ungefähr seit, sagen wir, 7, 8 Jahre, also schon in dieser Phase, die Regierung hat es erlaubt, dass die Frauen sich also in Gruppen bilden, um sich gegenseitig zu helfen. Und dann gab es sehr viele NGOs für soziale Tätigkeiten oder viele Gruppierungen in alle möglichen Bereiche in Gesellschaft, dass die Frauen sich helfen könnten. Aber dann kamen allmählich Gruppierungen von eben für Juristinnen, Journalistinnen, Autoren, auch Künstlerinnen und sie haben dann allmählich angefangen zu sagen, es geht nicht so, wir sollen einen Weg finden, diese Gesetze zu ändern, auch wenn heilige Gesetze sind, wir müssen einen Weg finden. Und dann haben sie diese Gruppierungen ernsthaft angefangen, darüber zu recherchieren und arbeiten. Eine sehr bekannte, es waren sehr viele Gruppierungen und NGOs. Eine sehr bekannte Kampagne war diese 1 Million Unterschrift. Wir haben sogar auch in Konstanz einmal eine Veranstaltung für diese Kampagne gemacht und wir haben auch hier Unterschriften gesammelt und nach Teheran geschickt. Ob es ihnen geholfen hat, weiß man nicht. Also sie haben eine Aufklärung, also einen Text gemacht und dann sie haben gesagt, also Problem der Frauen liegt daran, dass die Gesetze falsch sind und wir müssen diese Gesetze ändern und es gibt Möglichkeit, diese Gesetze zu ändern und mit diesem Text sind die Frauen, jede Frau konnte einen Text haben mit einer Unterschriftliste und zu allen möglichen Menschen gehen und darüber reden. Eigentlich das war eine Aufklärungsarbeit. Und innerhalb von kurzer Zeit waren Tausende von Frauen, die diese diesen Text hatten und sie diese Unterschrift hatten und gingen zu anderen, um eine Unterschrift zu sammeln. Aber in so einer diktatorischen Regierung kann man sich vorstellen, so eine Arbeit geht es nicht weiter. Natürlich auch, wenn man 1 Million Unterschrift versammelt, wer hört dazu? Aber wichtig war einfach diese Aufklärungsarbeit. Und es ging weiter und trotzdem sehr viele von diesen Frauen, auch Männer, die diese Aufklärungsarbeit übernommen haben, bekamen Schwierigkeiten. Erstens, es ging alles um Internet. Es gab keine Zentrale. Es gab kein Verein oder keine Gruppierung, die sagte, ich bin der Zentrale. Alles war im Internet. Jeder konnte von Internet dieses Blatt runterladen und diese Unterschriftliste. Natürlich, die Liste sollten zu einer Zentrale gehen. Aber alle Frauen, die am Anfang sich zusammengetan haben für diese Kampagne, wurden danach verhaftet. Aber ihre Methode war so, sie haben gesagt, wichtig für uns ist Aufklärungsarbeit, wichtig für uns ist, dass wir einen friedlichen Weg wollen für Änderung und wichtig ist, dass wir einfach alle uns finden, Gruppen bilden. Sie haben versucht, Kundgebungen zu organisieren, zum Beispiel 8. März, Internationale Frauentag. Wurde oft in den letzten 10 Jahren jedes Mal in Iran gefeiert, mit Erlaubnis. Aber dann kamen diese Schlägergruppe und haben Kundgebungen durcheinander gemacht. Und die das gemacht haben, festgenommen. Frauen haben Zeitschriften, Frauenzeitschriften in Iran gehabt. Auch die wurden ständig verboten und durften sie nicht weiterarbeiten. Nicht, weil sie politisch etwas geschrieben haben, weil einfach sie über diese Gesetzänderung geschrieben haben. Und das sagt man, das ist aber die Regierung, so eine Regierung kann keine Änderung haben. Sogar so eine kleine Änderung. Dass sie zum Beispiel, dass die Menschen in Fußballstadion gehen und Fußball schauen dürfen, das möchte die Regierung nicht erlauben. Wenn sie irgendwo anfängt zu erlauben, dann das ganze System geht durcheinander. Letztes Jahr gab es eine Wahl. Vielleicht haben Sie im Nachrichten gehört, das war eine Wahl und dann das eine Fälschung und die Bevölkerung kam ganz leidenschaftlich draußen und die dachten, also jetzt können wir einmal wählen, richtig. Obwohl die Kandidaten wurden 10-mal kontrolliert und die waren selber alles von alle Männer von der Regierung. Aber es gab Möglichkeit, 3-4 Wochen in Wahlaktivitäten frei etwas zu machen. Auf einmal die ganze große Städte waren belebt. Alle Leute kamen draußen und es gab Kundgebungen, man hat geschrieben und es gab ständig Treffen und es war eine sehr schöne Atmosphäre und alle haben gedacht, also jetzt können wir endlich selber jemanden, das auch so mäßig ist, wählen. Aber schon nach der Wahl, einen Tag nach der Wahl war klar, die Regierung hat gesagt, Ahmadinejad ist gewählt worden. Und die Bevölkerung war schockiert. Es konnte nicht sein. Und dann die Menschen kamen auf die Straße. Und es gab Proteste. Vielleicht Sie haben im Fernsehen gesehen, wie es geschlagen worden ist. In all diese Ereignisse, Frauen waren sehr, sehr aktiv. Die Frauen, die vorher diese Erfahrungen hatten, kleine Gruppierungen zu bilden, Aufklärungsarbeit zu machen, sich zu treffen und Diskussionen zu führen. Es waren die Frauen, die diese Erfahrungen hatten. Natürlich waren eine andere Gruppe dabei, die Studenten. Aber Aktivität der Studenten ist etwas anderes. Die Frauen haben also sehr gründliche Erfahrungen gehabt, zusammen, also diese soziale Arbeit. Und während diese 3-4 Wochen, die für Wahlen so einigermaßen die Gesellschaft frei war, die Frauen haben sehr, sehr gut gearbeitet. Sie haben in kurzer Zeit eine Erklärung geschrieben und sie haben da geschrieben, für uns ist nicht wichtig, wer Präsident wird. Für uns ist wichtig, dass der Präsident wird, für die Frauenrechte steht. Und Frauenrechte sind da, was wir verlangen. Und sie haben diese Heft überall verteilt. Und Aber kurz vor der, Wahl haben gesagt, also wir, das war unsere Aktion für zwei, drei Wochen und jetzt arbeiten wir nicht weiter. Wir wollten nur diese, über diese Gesetze reden. In Ereignissen nach den Wahlen waren sehr viele Frauen dabei. Erst waren die Demonstrationen friedlich, aber dann die Polizei hat geschlagen. Und dann gab es Leute, die auf die Straße umgebracht worden sind, auch Frauen. Die Polizei hat viele Leute festgenommen, auch Frauen. Dann gab es so Showprozesse, die Frauen auch waren dabei, die Frauen wurden hingerichtet. Und gerade jetzt sitzen sehr viele Frauen im Gefängnis, sehr viele Frauenrechtlerinnen, sehr viele Juristinnen, sehr viele Künstlerinnen, Studentinnen, Intellektuelle. Und gerade jetzt ist eine wichtige Frage jetzt bei Frauen. Letztes Jahr, die ganze Bewegung war dann nicht mehr so eine Aktivität für Änderung in Rechte, sondern es war eine allgemeine Aktivität für eine Bewegung für allgemeine Demokratie im Land, wo sehr viele Opfer gekostet hatte. Und gerade jetzt, die Frauen sind bei der Diskussion, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt diese politische Bewegung, schließen und dann einfach weiter für politische Änderungen arbeiten? Oder sollen wir wieder zurückgehen und zu unseren Forderungen als Frau? Politische Aktivität ist gefährlich, die Regierung schlägt. Aber bei unseren Forderungen, so Sitzungen zu gründen, über diese oder jene Gesetz zu reden oder diese Gruppe oder andere Gruppe in Schutz nehmen, zum Beispiel Kinder oder Straßenfrauen. Also da sollen wir wieder zurückgehen zu diesen Aktivitäten. Das ist jetzt eine Diskussion bei Frauenaktivisten in Iran. Natürlich, sich politisch zu äußern, ist gefährlich. Also dann die Frauen haben wieder angefangen, in Situationen, wo sehr viele von Aktivisten jetzt im Gefängnis sitzen oder ins Ausland gekommen sind. Aber die Arbeit geht weiter. Und Medien ist Internet. Keine Zeitung, keine Zeitschrift, aber die Gruppierung benutzen sehr gut das Internet. Und durch Internet bekommen wir was jetzt in Iran los ist. Die Gruppierungen sind in Kontakt miteinander. Und dadurch reden sie alle von Hoffnung. Sie sagen, es geht nicht weiter, aber wir brauchen mehr Kraft. Und Kraft bekommen wir erst durch Aufklärungsarbeit. Und alle, von einer Seite, alle sind traurig. Das war ein schlimmes Jahr, letztes Jahr. Aber hat auch vieles, viel Gutes gebracht. Die Bevölkerung ist wach. Und die Fronten ist ganz deutlich. Von einer Seite stehen die Regierung mit sehr viel Polizei, Militär und sehr viel Geld. Aber an der anderen Seite steht eine Bevölkerung, die jetzt viel weiß. Und sie weiß, was sie will. Und vielleicht, wenn man die politische Aktivisten fragt, was wünscht ihr für den Iran? Sie sagen Demokratie, Menschenrecht und Freiheit. Klar, aber wenn man die Frauen fragt, was wünscht ihr für Iran? Sie haben eine, im Detail reden sie. Wir wollen dieses Gesetz und wir wollen dieses Gesetz und sie haben alles formuliert. Also dann die Frauen sind vorbereitet für eine freie Gesellschaft in Iran. Das dauert, aber das kommt. Dankeschön.